Rias und andere feindliche Lügenzentralen, wie es im ärmlichen Sprachschatz der Genossen heißt, haben in der kommunistischen Propaganda die Funktion des schlimmen Erzbösewichts übernommen, der alles zum Üblen geraten lässt. Nun ja, das ist sehr einfach. Wenn irgendwo in der aufbaufreudigen DDR eine Treppe einstürzt oder eine Missernte droht, dann sind die Agenten des Rias schuld. Genauso wie jeder freundliche Sonnentag der direkten Fürsprache des Mannes zu danken ist, in dessen Zimmer auch morgens um 3 Uhr noch das Licht brennt. Da nun im Augenblick den Funktionären die fehlenden Kartoffeln auf dem Magen liegen, wird Rias die Schuld an dem Ernährungsdilemma zugeschoben. Dabei stört es die Kommunisten durchaus nicht, dass sie einmal behaupten, den Rias höre niemand, am nächsten Tag aber die Milchmädchenrechen präsentieren, nach der 1,5 Millionen Pfund Nährmittel gehamstert werden, wenn nur die Hälfte der 600.000 Leipziger die Ratschläge des Rias befolgen. Es ist klar, dass dabei in der Belieferung eine Stockung eintreten müsste, so meint die Leipziger Volkszeitung. Und sie glaubt, damit eine propagandistische Voraussetzung für jenen Tag geschaffen zu haben, an dem sie eventuelle Nährmittelknappheiten mit Hamsterkäufen der von Rias verhetzten Bevölkerung entschuldigen will. Die Leute, die von sich behaupten, im Besitz der einzig gültigen Wahrheit zu sein, scheinen die Normalintelligenz des Durchschnittsbürgers sträflich zu unterschätzen. Kann ein Rundfunksender dort, wo es keine Kartoffeln gibt, Kartoffeln wachsen lassen? Natürlich nicht, liebe Hörer. Und er kann auch dort, wo es genügend Kartoffeln gibt, nicht einige Zentner verschwinden lassen. Was er kann und was er auch tut, das ist, die sichtbare Entwicklung auf dem Gebiet der Versorgung darzustellen und die Bevölkerung, die nur selten über ihren Wohnort hinaus einen Überblick besitzt, zu informieren. Wir brauchen uns deshalb auch gar nicht gegen den Vorwurf zu verteidigen, wir hätten Interesse an der Misswirtschaft und an der schlechten Versorgung der Bevölkerung. Wenn wir in den letzten Tagen gelegentlich erklärten, die zusätzlichen Käufe von Mehl und Nährmitteln, die die Bevölkerung wegen des Kartoffelmangels notwendig tätigen muss, könne eine ernste Knappheit und womöglich eine Wiedereinführung der Rationierung zur Folge haben, dann ist das doch nur der Ausdruck einer geradezu selbstverständlichen Überlegung, die jede Hausfrau in der Zone anstellt. Tritt der Mangel nicht ein, wird keine Rationierung fällig. Nun, desto besser. Ein altes Sprichwort sagt, Vorbeugen ist besser als heilen. Dieses Wort ist umso eher zu beherzigen, als es in diesem Falle keine Heilung gibt. Das heißt, wenn die Rationierung da ist, kann der Verbraucher ihr nicht mehr ausweichen. Vorerst zeigen die Berichte, zum Beispiel aus Bernburg und anderen Gebieten Sachsen-Anhalts, dass Mehl knapp zu werden beginnt und Haferflocken oder Grieß teilweise schon überhaupt nicht mehr erhältlich sind. Im Übrigen widmen die Provinzzeitungen der SED den sogenannten Rias-Lügen doch nicht grundlos spaltenlange Artikel. Natürlich wissen die verantwortlichen Genossen genau, wie es aussieht. Sie wissen genau, und die Leipziger Volkszeitung sprach es aus, dass die Verknappungserscheinungen von der Bevölkerung ganz richtig als Versagen der Planung, als Dilemma des sozialistischen Aufbaus erkannt werden. Und deshalb empfehlen wir Ihnen, liebe Hörer, angesichts des kommenden Winters nachdrücklich, decken Sie sich ein. Erzählen Sie es niemandem, dass Sie von dieser oder jener Ware mehr einkaufen, als der tägliche Bedarf verlangt. Denn man wird bald anfangen, größere Einkäufe als Hamsterei und Hamsterei wiederum als Sabotage zu bezeichnen. Aber denken Sie an die nächsten Monate. Sie werden dann selbst sehr rasch feststellen, ob Ihre Vorsichtsmaßnahme notwendig war oder nicht. Überflüssig ist sie keineswegs. Denn es ist niemals überflüssig, eine unangenehme Situation ins Auge zu fassen und Vorsorge zu treffen.